Sie sind ja sehr pragmatisch, sie lassen sich schlecht binden. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist Generation Exit. So heißt die Studie von der Marketingagentur Box 1824, die letztes Jahr rausgebracht wurde. In dieser Studie wird die sogenannte Post-Millennial-Generation analysiert. Das sind die Leute, die nach 1998 geboren wurde, und sie gehören zu der sogenannten Generation Z oder Post-Millennial. Viele bezeichnen diese Generation als Millennials on Steroids, so dass sie im Prinzip alles all das machen, was die Millennials machen, aber noch stärker. Und es wird ganz oft irgendwie sehr pauschal darüber geredet, im Sinne, dass diese Leute so Paradies aufbauen werden. Sie sind viel besser als die Generationen davor. Oder wiederum wird es sehr stark kritisiert, im Sinne, dass sie die Welt kaputt machen werden, weil sie super oberflächlich sind und so weiter und so fort. In dieser Studie geht es ein bisschen tiefer in das Problem und stellt fest, dass Generation eigentlich sich sehr stark von den Millennials unterscheidet. In vielen Kategorien bildet es einen gewissen Widerspruch gegenüber den Millennials. Und wir möchten kurz euch diese Studie skizzieren und am Ende unseren Senf dazu abgeben. Im Vergleich zu den Millennials haben die Generation Exit-Leute einen viel realistischeren und fundierteren Blick auf die Welt. Der große Unterschied auch in den Lebensläufen ist, dass sie mich mit der Wahrnehmung aufwachsen, es gäbe eine positive Entwicklung der Welt und der persönlichen Möglichkeiten, sondern sie wachsen, im Gegensatz zu den Millennials, auf im Glauben, dass das Leben immer härter und schwieriger werden wird. Darüber hinaus ist es auch so, dass durch diese Grundeinstellung in Bezug auf das Leben und auf die Zukunft sie grundsätzlich, im Gegensatz zu den Millennials, skeptischer sind, agnostischer und auch pragmatischer. Und das bezieht sich dann auch auf alle Aspekte ihres Lebens. Das bezieht sich dann auch auf Schule, Bildung, Beruf, auf Themen wie Religion und Politik. Diese Leute wollen sich nicht auf irgendwelche Weise einbinden und wollen für sich immer alle Optionen offen halten und immer einen Ausstiegsplan haben. Außerdem haben sie eingeschränktere im Vergleich zu den Millennials Online-Gewohnheiten und priorisieren das Persönliche immer höher als das Kommerzielle. Die Generation Exit-Leute haben wenig Interesse an den sogenannten Personal Brands, die für Millennials super wichtig sind. Es geht um so eine ausgedachte Personen im Prinzip, die nur online existiert und an die Follower gebracht wird. Stattdessen interessieren sich die Post-Millennials stärker für echte Persönlichkeiten, die auf realistische, auf reale Eigenschaften basieren würden. Ziel der Studie ist aber auch zu erfahren, welche Auswirkungen es für bestimmte Interessensgruppen hat, also das Verhalten dieser Generation Exit. Und da wird dann auch ein Fazit gezogen, wie wirkt es sich aus für die Wirtschaft, wie wirkt es sich aus für die Social Media, wie wirkt sich dann auch diese Generation Exit auf Institutionen jeglicher Art aus. Sie sind ja sehr pragmatisch, sie lassen sich schlecht binden. Das bedeutet, sie werden für eine Institution eine neue Herausforderung darstellen. Das heißt, nicht nur für religiöse Institutionen, sondern auch für politische oder auch für bildungstechnische. Das heißt also, sie werden immer durch ihre Exit-Strategie immer alle Optionen offen halten wollen und sind dementsprechend vielleicht auch weniger loyal in Bezug auf Institutionen oder gar komplizierter in Bezug auch auf das Einbinden in die Institution selbst. Für die klassischen sozialen Medien wie Facebook und Instagram sind die Leute aus der Generation Exit auch ein sehr schwieriges Ziel. Sie interessieren sich mehr für solche Apps wie Snapchat, weil sie kommunizieren viel lieber miteinander, statt einfach ihr Leben online zu protokollieren. Und für den Bereich Gesundheitswesen ist diese Generation von sehr großer Bedeutung, weil sie sehr stark den Depressionen tendiert. So, Gustavo, wie schätzt du diese Studie ein? Auf mir wirkt diese Generation sehr widersprüchlich und eigentlich ziemlich düster. Also der Hauptunterschied, der für mich erkennbar ist, ist, dass diese Generation selbst eine hastige Generation ist. Eine Generation, die keine Ruhe kennt. Weil aufgrund der negativen Zukunftsprognosen dieser Generation, die sich selbst sozusagen einredet, diese Generation keine Beständigkeit erwartet. Das heißt also, sie muss ständig auf Zack sein und es ist alles dementsprechend sehr schnelllebig. Und das ist vielleicht auch der Grund, und das ist auch eine der Prognosen im Bereich Gesundheitswesen, dass diese Generation psychisch enorm unter den Druck, den sie sich selbst aufbaut, leiden wird. Wie könnte sich diese Generation politisch definieren? Weil wir merken jetzt, dass die jungen Leute viel konservativer sind als die Älteren. Könnte diese Tendenz sich bei dieser Generation weiterentwickeln? Ich weiß nicht, ob diese Generation, die wir im Rahmen dieses Videos, also Generation Exit, um sie so zu bezeichnen, konservativer ist oder werden wird als die vorhergehende. Das ist nicht vorauszusehen. Das, was aber sicherlich dann auch komplizierter wird, laut Studie, ist das Einbinden in kollektive Strukturen. Und das bezieht sich dann auch auf Parteien. Das heißt also, es wird vielleicht auch in dieser kommenden Generation, dieser Generation Exit, nicht diese althergebrachten, traditionellen Klientele geben der Parteien. Das heißt also, diese Personen werden dann nie beständig aus Loyalität heraus ein und dieselbe politische Kraft oder Partei unterstützen, wenn tatsächlich diese Prognose stimmt, sondern sie werden sich faktisch tagesaktuell dann auch in der Politik äußern bzw. die Politik einschätzen und dementsprechend vielleicht auch wählen. Ja, sehr interessant und große Herausforderung für die zukünftigen Politiker. Aber was denkt ihr? Findet ihr die Generation Exit wirklich so speziell und im Vergleich zu den Millennials? Oder haltet ihr die Einschätzung der Studie für komplett falsch? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Und wenn euch unser Content wirklich gefällt, könnt ihr es auch unterstützen über Kryptowährungen, Patreon und PayPal. Danke und ciao. Danke und ciao.